إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، liebe Brüder und Schwester, wir machen inshallah weiter mit diesem Thema, die Lage der Umma. Gestern haben wir über manche Sachen geredet und wir haben gesagt, dass die Umma nicht ganz schlecht ist. Warum? Wir haben gesagt, dass Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, es wird immer ein Jama'a immer da sein, die in Sunna und Kitabullah haltet bis Ende der Welt. وَيَعُضُّونَ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ يَعُضُّونَ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ. Das heißt, es gibt so viele Sachen, die wir auch heutzutage merken. Das heißt, alles, was du jetzt erlebst, ist ganz normal. Muss auch kommen. Wir sind jetzt Ende der Welt. Das ist auch eine Vorbotschaft. صدق المصدوق صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Alles, was wir jetzt sehen, es ist eine Vorbotschaft für uns. Das heißt nicht, dass wir sagen, Alhamdulillah, dass Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat uns alles gesagt und alles beigebracht und dann bleibe ich beim Schlafen und gemütlich machen. Nein, Achi. Das ist was anderes wieder. لأن الله قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Du bist einer von dieser Umma. Du bist einer von dieser Umma. والرسول صلى الله عليه وسلم der ist stolz auf uns. Solange du an seiner Sunna hältst, der ist stolz auf dich. Und in Yawm al-Qiyama, du wirst auch, inshallah, von seinen Händen Wasser trinken. Aber kann sein nicht. Oder? Kann sein, dass Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, suhqan, suhqan, bu'dan, bu'da. Das heißt, weg von mir. Und wenn Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam zu dir das sagt, wo ist deine Stelle? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, suhqan, suhqan. Warum? Gestern haben wir ein Hadith gesagt, Hadithun rawahu al-Tirmidhi, Hadithun von Anas. Das war der letzte Hadith von gestern. Anas يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أين أجدك يوم القيامة؟ Wo werde ich dich in يوم القيامة treffen? Nicht im Flohmarkt, nein. In يوم القيامة. Und das ist eine Sache, in يوم القيامة, es gibt nur zwei Sachen. Imma sa'irun wa imma na'imun. Eine von diesen beiden Sachen. Entweder Jahannam oder Al-Jannah. Aber es gibt wieder manche Brüder, die sagen, aber irgendwann, auch wenn ich in Jahannam bin, ich werde raus von Jahannam. Warum? Warum sagst du so? Naam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, er wird auch seine Fürsprache für alle Muslime, die Tauhid gehabt haben, alle Leute, die Muslime waren, von Jahannam rausbringen, von seiner Schafa'at al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, seine Fürsprache. Lakin, aber, warum jetzt, von jetzt an, muss unser Ziel al-Firdausul a'la? Ist das schwer? Allah ist nicht schwer. Aber wenn du sagst, irgendwann, ich werde von Jahannam raus. Die Frage ist, wie lange kannst du dort bleiben? Eine Minute kannst du nicht dahin. Wallahi, eine Minute. Feuer von Jahannam, kama qala Rasul sallallahu alaihi wa sallam, uqida alaiha alfasanatin. حتى ابيضت واوقد عليها الف سنه حتى احمرت واوقد عليها الف سنه حتى اسودت فهي الان سوداء مظلمه Feuer von Jahannam ist schwarz. Hörst du nur? Kann einer von uns das ertragen? Wallahi, keiner. Keiner von uns kann das ertragen. Deshalb, jeder von uns, er muss auch Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam folgen. Anas, ya Rasulallah, aina ajduka yawm al-qiyama? قال الرسول صلى الله عليه وسلم ستجدني عند ثلاث مواطن In drei Stellen. Drei Stellen. Und die sind die wichtigsten Stellen. As-Sirat, Al-Mizan, Al-Haud. Brücke, Waage, Becken von Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Ya Anas, wenn du mich nicht auf die Brücke findest, fändest du mich, wo die Waage ist. Wenn nicht, dann wirst du mich, wo mein Becken ist, finden. Warum? Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat hier in Dunya Sorgen um uns gemacht. Und auch in Yawm al-Qiyamati auch genauso. Der sucht uns. Aber was haben wir für ihn gemacht? Du hörst, Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Musst du sagen. Warum? Weil du das brauchst. Man salla alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashra. Und gestern haben wir auch erklärt, was heißt sallallahu alaihi wa sallam. Tausende Muslime, die wissen nicht, was das heißt. Wallahi. Schau mal, gestern haben wir gesagt, warum sind wir kaputt? Weil wir jahil sind. Es gibt manche Brüder, die haben auch ihre Religion auch verkauft. Geschichte. Der ist ein Muslim. der sagt, dass er ein Muslim ist. Und dann, der ist Muslim und arm. Da hat er ein paar Leute, die Kuh anbeten, gefunden. Ja, Hindus. Ja, die Hindus. Und dann, dieser Bruder, ganzen Tag ist mit diesen Hindus geblieben. Ja, ganzen Tag geblieben. Aber da hat er Hunger. Da sagt sie, ja. Und dann hat er mit diesem Sheikh von diesen Hindus also geredet. Da hat er gesagt, ja. Allah, eure Religion ist die beste. Aber ich habe ein Problem. Wenn ich zu Hause bin, dann kann ich nicht beten. Ich brauche ein Kuh. Da hat ihm gesagt, okay, das ist kein Problem. Nimm einer mit. Hat er genommen und geschlachtet. Subhanallah. Der ist ein Muslim, aber intelligent. So ist das. Deshalb, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, ja Anas, du findest mich in Al-Mizan. Und wisst ihr, was Al-Mizan ist? Boah, kann sein, dass du nur ein Hasana brauchst. Wallahi, nur. Allah hat gesagt, يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَتَبْيَضُّ وُجُوهٌ. In Yawm al-Qiyam, du siehst auch schwarze Gesichter, die laufen. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, hat gesagt, die Leute, die mit schwarzen Gesichtern sind, die Leute, die Bida machen. Schau mal, wie die Bida richtig gefährlich sind. تَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَتَبْيَضُّ وُجُوهٌ. Subhanallah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, wenn du mich nicht, wo die Waage ist, findest, dann findest du mich auf der Brücke عِنْدَ الصِّرَاطِ. قَالَ تَعَالَى وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. Jeder von uns, er wird von diesem Brücke laufen. Aber die Frage, Fragezeichen, wie willst du laufen? Schnell oder wie ein Schildkröte oder wie? Das hat mit deinen Taten zu tun. Waage, Brücke. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam der sucht. Ummati, Ummati, Ummati. Alle, لكن الرسل صلى الله عليه وسلم نفسي نفسي. Die sind wer? Die sind Propheten, Nuh عليه السلام, der erste Rasul auf dieser Welt, und trotzdem gesagt, نفسي نفسي. Aber schau mal auch die Vorzüge von unserer Umma. Nuh alayhi salam, in Yawm al-Qiyamah, der wird sagen, ja Allah, ich habe Dawa gemacht, wie der Bruder auch gesagt hat. Aber sein Volk, die werden sagen, nein, wie? Lakin Nuh alayhi salam, der wird sagen, ja Allah, ich habe einen Beweis, ich habe ein Umma, der für mich als Zeuge ist. Wer sind die? Uns. Wir. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. وَسَطًا heißt عَدْلًا, Gerechtigkeit. كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. الرسول صلى الله عليه وسلم wird entweder für dich oder gegen dich Zeugen. Der sagt, er hat mich gefolgt. Der da nicht. Was kannst du sagen nach dem Tod? Sagst du, ja, tut mir leid, geht nicht. Allah geht gar nichts. Anas, deshalb hat er für uns diese Frage gefragt. Ya Rasulallah, aina ajiduka yawm al-qiyamah? Vage Brücke. Schau mal jetzt, wo das Becken ist. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, der wird auf uns auch warten dort. Und dann kommst du. Du wirst auch stehen von seinem Grab richtig hungrig, richtig durstig. Du willst Wasser. Du brauchst Wasser. Du suchst Wasser. Leute, da ist die Sonne. Manchen unter die trauen vor Allah. يَوْمَ لَا ضِلَّ إِلَّا ضِلُّهُ. Schau mal, manchen, die sind richtig erstunken mit ihrem Schweiß. Manchen, die sind richtig bei was? Bei Chilawi. Obwohl im Yawm al-Qiyam ist, aber du hast hier alles gemacht. Du hast hier alles in Dunya gemacht. Deshalb hier, es gibt nur Taten. Dort, es gibt Belohnungen. اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Taten schon vorbei. Aber welche Taten? Nicht irgendwelche Taten. Muss Taten richtig nach Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Zwei Bedingungen. Wenn du das nicht machst, es wird keine Taten von dir akzeptiert. Erste ist Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Al-Ikhlas, das brauchen wir, aber unser Ikhlas braucht Ikhlas. Oder? Genau, auch. Gibt es manche Schwestern, die haben Hijab, aber diese Hijab braucht Hijab, oder nicht? Ein Hijab braucht Hijab. Manche Brüder, die haben Bart, diese Bart haben die auch. Aber welche Bart haben die? Linien, Kunst. Wie kannst du, Achi, vor Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam in sein Becken mit Kunst? Geht nicht, Achi. Und du sagst, ja, unsere Umma ist richtig schwach. Hast du auch geholfen? Du bist auch einer von dieser Umma, oder nicht? Du bist auch einer von dieser Umma. Es gibt manche Brüder, die brauchen 15 Jahre, damit die Bad machen. 15 Jahre. Die sagt, ja, ich bin immer noch am Überlegen. Manche Schwester genauso. Die sagt, ja, Absicht, Alhamdulillah, Iman ist hier. Wallahi, du lügst. Iman ist hier. Die sucht zuerst, wo ist das Herz, hier oder hier? Keine Ahnung. Ja, mein Iman ist hier. Wo ist es jetzt? Ha? La ilaha illallah. Manche Schwester, die brauchen auch, die sagen, okay, ohne Hijab kann ich nicht in meiner Hochzeit dabei sein. Egal, nur nach der Hochzeit, dann schnell richtig Niqab und das anziehen. Nach Hochzeit kommt nichts. Du sagst, ja, inshallah, wenn ich Kinder kriege, dann ist kein Problem, dann mache ich. Kommen die Kinder, ja, bis die Kinder also wachsen und dann die auch heiraten und dann mache ich. Und die Schwester ist jetzt 60 Jahre alt, die sagt, okay, ich brauche jetzt nicht mehr. Schon vorbei. Und das ist nicht normal. Das heißt, At-Taswif. At-Taswif. Ich werde machen. Ich werde morgen das machen. Nein, Achi. Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu. Was hat ihm kaputt gemacht? ich werde morgen nach, wo Al-Rasul ist, oder ich werde mit ihm also auch gehen. Ich werde irgendwann Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam ist schon da. Der ist in Tabuk. Danach, Ka'b ibn Malik hat er gesagt, jetzt, was kann ich ihm sagen, wenn Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam wieder zurückkommt? Ich muss